Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zu Folge 44 des Gabelbissen Podcasts. In der heutigen Folge wird's mal seit langem wieder fischig. Fisch ist ja leider ein Thema, das ich irgendwie ein bisschen links liegen habe lassen und eigentlich bis jetzt gab's nur eine einzige Folge, wo ich über Fisch berichtet habe. Wenn ich mich richtig erinnere, müsste das die Gabelwissen Folge Nummer 3 gewesen sein und da habe ich euch über den Waldviertler Karpfen erzählt. Heute verschlägt es uns dabei nicht in den Norden, heute geht es ein bisschen mehr südwestlicher, genauer gesagt nach Oberösterreich und dort dann in die sogenannte Hochburg des Gerichts, in das oberösterreichische Salzkammergut. Ja, von welchem Gericht ist denn jetzt die Rede? Heute geht es um den Steckerlfisch. Der Steckerlfisch ist ein Gericht, das unter den Fischern in Oberösterreich quasi aus der Not heraus entstanden ist. Und witzigerweise, obwohl es ein einfaches Gericht ist, gibt es doch einiges darüber zu erzählen. Denn das ist normalerweise nicht üblich, dass es bei bäuerlichen oder eben so einfachen Gerichten Aufzeichnungen darüber gibt. Beim Steckerlfisch gibt es das durchaus schon. Wie bereits erwähnt, ist ein typisch oberösterreichisches Gericht. Und in der Region so rund um den Traunsee gibt es übrigens eine ganz spezielle Variante davon. Dazu dann aber später mehr. Jetzt habe ich den Begriff schon so oft erwähnt, jetzt schauen wir mal, was ist denn genau jetzt so ein Steckerlfisch? Man könnte zum Beispiel jetzt bei dem Begriff vielleicht mal auf Norwegen denken. Dort kennen wir ja den Stockfisch und den Klippfisch. Steckerlfisch hat damit aber nichts zu tun. Nur kurz zur Erklärung, ein kleiner kulinarischer Blick über den Tellerrand. Stock- und Klippfisch sind Varianten des Dorschs und zwar wurden die haltbar gemacht. Der Stockfisch zum Beispiel, der wird auf den Schwanzflossen aufgebunden. Das Ganze hängt man dann auf so große Holzgestelle und dort wird es dann luftgetrocknet. Und der Klippfisch wird im Endeffekt ähnlich gemacht, nur wird der Fisch hier zunächst eingesalzen und dann getrocknet. Gut, wieder zurück nach Österreich. Steckerlfisch hat mit dem bedingt zu tun. Man, okay, er wird wie der Klippfisch eingesalzen, aber das macht man nicht, um den Fisch haltbarer zu machen. Steckerlfisch ist ehrlich gesagt etwas, was sofort gegessen wird. Genauer gesagt handelt es sich dabei um eine Art gegrillten Fisch. Es ist ein ziemlich rustikales und einfaches Rezept und wie gesagt, besonders in Oberösterreich sehr beliebt. Ja, und die Oberösterreicher sind da vor allem bei der Wahl des Fisches durchaus etwas streng, oder sagen wir, die Puristen unter den Oberösterreichern. Zum Beispiel in Wien und im Burgenland sieht man das eher offener, da wird für einen Steckerlfisch gerne mal eine Makrele verwendet. Die Puristen in Oberösterreich würden den Fisch nie und nimmer für Steckerlfisch verwenden. Selbst die Forelle gilt da durchaus als verpönt. Okay, nur was nimmt man dann? Naja, mal grob gesagt Weißfischsorten, die man eben in den Teichen, in den Seen von Oberösterreich fangen kann. Und zwar wird hier gern die Brasse verwendet, die Barbe, das Rotauge oder auch der Näsling. Die dürfen auch nur eine maximale Größe von 20 cm haben. Das hängt nämlich mit den Gräten zusammen. Okay, das ist einmal der eine Teil der Fisch, nur jetzt fehlt uns noch der Steckerl. Beim Steckerl handelt es sich um ein Holzstäbchen und das hat eine Länge von so circa 50 bis 60 cm. Das Ganze besteht aus Weichholz. Um den Fisch dann mehr oder weniger zuzubereiten, muss man ihn zunächst einmal schuppen, danach wieder ausgenommen und dann ganz wichtig, er wird geschröpft. Und dann kommen wir zu einem eigentlich ganz, ganz kritischen Punkt beim Steckerlfisch und zwar das Einsalzen. Hier ist nämlich wirklich wichtig, dass man die richtige Menge an Salz verwendet. Hat man zu wenig, kann es sein, dass der Fisch, irgendwas eigenwillig schmeckt, nicht so wirklich gut ist. Es kann passieren, dass das Fischfleisch ja sehr speziell wird, so irgendwie so marmorisiert, so zäh und, sind wir es ehrlich, das ist ja auch kein Genuss. Wenn man hingegen die richtige Menge erwischt oder verwendet, erfahrene Steckerlfischbrater wissen natürlich, was die richtige Menge wäre, dann unterstreicht das Salz den Eigengeschmack dieser speziellen Fischsorten. Und die Beispiele, die ich vorher genannt habe, haben eben einen ganz einen tollen Geschmack. Ja, und wenn ich das alles mal so gemacht habe, wird im Anschluss dann gegrillt. Aber beim Grillen gibt es auch wieder einen Punkt, wo sich die Geister scheiden. Die einen sagen, das gehört unbedingt geräuchert. Die anderen sagen, um Gottes Willen, alles nur nicht räuchern. Ich würde mal sagen, das ist einfach dem persönlichen Geschmack überlassen. Ich persönlich bin eher der Freund vom Geräucherten, weil ich generell einfach diesen rauchigen Geschmack sehr gern habe. Der Fisch wird natürlich nicht alleine gegessen. Traditionell oder klassischerweise wird dazu Schwarzbrot und ein Bier serviert. Natürlich, wer gerne Wein trinkt, darf natürlich auch zum Steckerlfisch ein Achterl Wein trinken. Das ist natürlich kein Problem. Wenn man jetzt denkt, man bekommt den überall, naja, dem ist nicht so ganz. Es gibt Lokale, wie soll man sagen, die haben sich mehr oder weniger spezialisiert auf dieses Gericht. Oder man bekommt ihn auch immer wieder auf Kirtagen, auf Volksfesten, auf Weihnachtsmärkten etc. etc. Vorhin habe ich ja erwähnt, dass das ein oberösterreichisches Gericht ist. Ja, und innerhalb des Bundeslands gibt es quasi eine Hochburg des Steckerlfisch, und zwar findet man die im oberösterreichischen Teil des Salzkammerguts. Ich habe bereits vorhin erwähnt, dass der Steckerlfisch ja mehr oder weniger ein Gericht ist, das aus der Not heraus entstanden ist. Okay, nur wie jetzt? Das Problem war nämlich folgendes. Die zuvor genannten Fischvarianten, die Fischarten, sind geschmacklich wirklich sehr, sehr gut. Nur hatten die Fischer ein Riesenproblem damit. Diese Fische hatten extrem viele Gräten. Sie waren zwar auf der einen Seite sehr, sehr fein, aber ihr könnt mir glauben, wenn ihr ständig bei jedem Bissen ein paar Gräten im Mund habt, ist es mehr als nur nervig. Ja, und so hat man eben getüftelt, herumprobiert und einfach nach einem Rezept gesucht, wie man auch diese Fische essen kann. Denn wenn man sie ja fangt, wäre es doch schade, wenn man die einfach so wieder entsorgt. Ja, man könnte es so der Katze geben oder sonst wem, aber ehrlich gesagt, wenn man es fangt, will man es doch auch essen. Und so hat man eben, wie gesagt, versucht, einen Weg zu finden, wie man das Fleisch mit den Gräten essen kann. Ja, und dann kam man eben auf eine Idee. Die Fische waren eher klein, die Gräten fein, und das reimt sich. Die Gräten waren fein, und dann hat man gedacht, man könnte die doch einfach durchtrennen. Ja, und so hat man mehr oder weniger die Technik des Schröpfens angewandt. Wir kennen das. Der Waldviertler Karpfen, die Filets werden ja auch geschröpft, denn der Karpfen ist ja auch ein Fisch, der extrem viele Gräten hat. Ja, und wenn man das dann eben geschröpft hat und durch die Kombination mit dem Grillen, war es dann eben möglich, dass man den Fisch ohne Probleme essen konnte. Die Stücke der Gräten waren einfach so klein, das ist dann einfach nicht mehr aufgefallen. Ja, das Gericht kannte man schon sehr, sehr lange und so bereits im Anfang des 20. Jahrhunderts, also um 1900 herum, wurden zum Beispiel in Linz am Fischmarkt schon um die 15.000 Stück des Steckerlfisch verkauft. Also für die Zeit eine gewaltige Menge, die da umgesetzt wurde. Ich habe vorhin erwähnt, dass rund um den Traunsee eine spezielle Variante des Steckerlfisch bekannt ist. Und zwar der Staberlfisch. Das ist eine Spezialität, die gibt es nur dort. Und ja, die Fische sind mal auf der einen Seite kleiner als beim Steckerlfisch. Das ist mal einer der Hauptunterschiede. Und natürlich, das Steckerl ist auch ein anderes, sonst wäre es ja nicht das Staberl. Das kann man sich so vorstellen, das vorige, haben wir gesagt, hat eine Länge von 50 bis 60 cm, aber auch dementsprechend dick. Und das Staberl ist aber nur so dick wie, ja, so zwei Streichhölzer in etwa, kann man sich vorstellen, und auch nur ein bisschen über 10 cm lang. Beim Fisch setzt man hier auf einen Saibling oder den Riedling. Der Riedling ist eine spezielle Variante der sogenannten Rheinanke und die hat im Traunsee ideale Bedingungen gefunden. Der Traunsee ist bekannt für sein kaltes Wasser und das ist etwas, was der Riedling liebt. Wie gesagt, der Fisch ist maximal 10 cm groß und ein weiterer markanter Unterschied ist, die Fische werden nicht geschuppt und auch nicht geschröpft. Das braucht man nämlich nicht machen, da sowohl Gräten als auch Schuppen bei der Fischgröße extrem klein sind und das kann man ohne Bedenken mitessen. Das nimmt man den Mund, beißt ab und man kriegt gar nicht mit, dass der Fisch Gräten oder Schuppen hat. Den Stammerlfisch habe ich leider noch nicht probieren können, aber ich denke, ich werde das in absehbarer Zeit mal nachholen, denn mich persönlich würde es sehr, sehr interessieren. Steckerlfisch hingegen habe ich schon gegessen, kann ich wirklich nur jedem empfehlen, ist echt ein tolles und einfaches Fischgericht. Wer Steckerlfisch gerne mal selbst machen möchte, dem erkläre ich jetzt kurz, wie man es macht. Ich persönlich muss gestehen, ich habe es selbst noch nie gemacht. Das hängt auch damit zusammen, weil ich einfach keinen Griller habe, wo ich es machen könnte. Was brauche ich für Steckerlfisch? Für 4 Portionen benötige ich 4 Fische nach Wahl. Ihr könnt die bereits genannten Sorten verwenden, aber ihr könnt auch gerne eine Makrele oder Forelle verwenden. Des Weiteren brauchen wir Salz und eben 4 Steckerl, so von einer Länge 50 bis 60 cm. Wenn der Fisch vom Händler nicht bereits geschuppt oder ausgenommen wurde, müsst ihr das mal zunächst nachholen, weil das wollen wir natürlich beim Steckerlfisch nicht mitessen. Danach wird der Fisch mit einem scharfen Messer geschröpft und das funktioniert so. Wenn ihr den Fisch vor euch liegen habt, wird er auf der Seite in einem Abstand von 5 mm immer ganz fein eingeschnitten und zwar schräg. Man sollte dabei aber aufpassen, dass man nicht zu tief schneidet, aber auch nicht zu oberflächlich schneidet. Das Ganze ist, ja, wie soll man sagen, eine gewisse Übungssache. Wenn man dann das gemacht hat, wird der Fisch sowohl innen als auch außen eingesalzen und dann lasst man den mal auf einem Teller, je nachdem wo ihr wollt, das Ganze 15 Minuten wirken. Danach wird der Fisch auf einem Steckerl aufgespießt und über der Glut gegrillt. Und hier ist es wirklich wichtig, dass nur die Glut mehr da ist. Es darf kein Feuer mehr, also darf nicht mehr brennen, es muss eine Glut sein. Denn das würde dem Fisch ehrlich gesagt auch ein bisschen schaden. Ja, und das wird dann so lange gegrillt, bis die Haut schön knusprig und ja, so eine angenehm bräunliche Farbe hat. Ja, dann nimmt man es runter, nimmt ein bisschen Schwarzbrot dazu und ein Bier und knabbert es gleich direkt vom Steckerl runter. An sich einfach, aber wie bereits erwähnt, erfordert es halt ein bisschen ja, Geschick, Erfahrung beim Einsalzen und beim Schröpfen. Wer sich nicht so ganz sicher ist, ist ja kein Problem, wenn man das Gericht mal nicht selbst macht. Man kann ja bei einem Steckerlfischbrater vorbeischauen und sich dort sein wunderbares Ding gönnen. Ja, und so sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich sage danke fürs Zuhören, wünsche, wenn ihr es probiert, viel, viel Spaß beim Nachgrillen, Nachkochen und ansonsten viel, viel Spaß beim Verkosten. Bis zur nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.